Deutschlandfunk. Corso, Kunst und Pop. Sicario und Hell or High Water, für diese beiden Filme hochgelobt von Kritikern und Zuschauern, hat Taylor Sheridan die Drehbücher geschrieben. Jetzt folgt das Regiedebüt des Amerikaners. Wind River ist der Abschluss seiner Trilogie, die er Frontier nennt. Es geht um Grenzen, die die Amerikaner sich und anderen aufoktroyiert haben. Zum Beispiel den Native Americans, die bis heute größtenteils in Reservaten leben. Das ist auch die Ausgangslage für den Film Wind River. Hartwig Tegeler stellt uns das Regiedebüt von Taylor Sheridan vor. Dieser Schnee und die Stille ist das Einzige, was ihnen noch nicht weggenommen wurde. Lost Land. Weites, verlorenes Land. Die Wind River, Indianerreservation der Shoshone und Arapaho. Weiße leben hier auch, eine der ärmsten Regionen der USA. Im Winter viel Schnee, sehr viel. Die Temperaturen in der Nacht bis zu minus 30 Grad. Was für ein Ort für eine Erzählung über den weißen Jäger Corey, den Jeremy Renner als eine zeitgenössische Version von diesem Jeremiah Johnson spielt. Robert Redford in Sidney Pollacks Klassiker von 1972. Der Weiße im Indianerland. Verloren. Verloren gegangen. Dieses Land, sagt Corey. Dieses Land ist doch alles, was wir was haben. Was soll dieser Wir-Scheiß? Um dann von dem seinerseits aber ganz anders verloren gegangenen Sohn seines indianischen Freundes Drogen sind jetzt seine Familie. Zu hören. Das einzig Indianische an dir ist deine Ex-Frau und eine Tochter, die du nicht schützen konntest. Wie auch sein Vater, der Indianische, seine Tochter nicht schützen konnte. Corey, Mitarbeiter des Fish and Wildlife Service, findet Natalie am Anfang von Wind River tot im Schnee. Ich brauche Notfallhelfer. Zusammen mit einer unerfahrenen, aber dann doch toughen FBI-Agentin, ich war die Agentin, die am nächsten dran war, macht er sich auf die Suche nach dem Täter. Corey, der Jäger, der vor 3 Jahren seine eigene halbindianische Tochter auf ganz ähnliche Weise verloren hat. Seine Ehe ist dabei zu Bruch gegangen. Er will jetzt den Mord an Natalie aufklären, vielleicht auch um Sühne zu leisten, denn den Mörder seiner Tochter hat er nie gefunden. Der Profi erklärt dem FBI-Greenhorn aus der Stadt. Sie ist gerannt, bis sie hier hingefallen ist. Hier draußen herrschen 30 Grad minus in der Nacht. Sie ist den ganzen Weg hierher gerannt. Ihre Lungen sind hier geplatzt. Sie hat sich da zusammengerollt und ist an ihrem Blut ertrunken. Mord? Ein Unfall? Aber in Wind River geht es nicht um so etwas wie einen Serienmörder. Gut, der Fall, das Geschehen. Am Ende wissen wir, ich kannte die Kleine, warum Natalie gestorben ist. Sie war eine Kämpferin. Aber vor allem geht es bei Taylor Sheridan um Menschen. Widersprüchliche, zerrissene, leidende Menschen, die irgendwie versuchen, mit ihrem Schicksal klarzukommen. Mit Sicario 2015, Hell or High Water 2016 und jetzt mit seinem Regiedebüt Wind River hat Taylor Sheridan 3 Neo-Western vorgelegt, die so überzeugen, weil sie von der Gegenwart erzählen, vor allem aber, weil wie in den Klassikern des Genres die Landschaft zum Hauptdarsteller wird. Das erdet die Helden oder Antihelden, meistens letztere bei Sheridan. Sie werden quasi eingetaucht in die Aura, den Atem dieser Landschaft. Am Anfang sehen wir den Jäger Corey, ich jage Raubtiere, der in einem Gebüsch in dieser wunderschönen Schneelandschaft liegt. Gleich fällt ein Schuss, das gejagte Tier, in sein Blut. Schönheit und Grausamkeit der Landschaft und des Lebens der Menschen, sie sind in diesem Film nicht voneinander zu trennen. Und Nick Cave und Warren Ellis fügen dazu ihren betörenden Soundtrack. In Wind River erzählt Taylor Sheridan auch von dem Verlust eines geliebten Menschen. Corey hat das erfahren, sein indianischer Freund Martin mit dem Tod seiner Tochter Natalie ebenso. Der eine, der vor 3 Jahren den Verlust erlitt, Corey, hält den anderen davon ab, in seinem Schmerz aus dem Leben zu gehen. Glaub mir, Martin, man kann dem Schmerz nicht ausweichen. Wenn du das tust, beraubst du dich. Du beraubst dich jeder Erinnerung an sie. Ertrag den Schmerz, Martin. Verstehst du mich? Ertrag ihn. Ich fasse zusammen. Wind River ist ein Film über eine Landschaft. Eine Geschichte über einen Weißen im Indianerland, eine über eine ökonomische Wüste und über verzweifelte Väter. Dies ist eine Geschichte über 2 Morde und über einen Jäger, der es irgendwie schafft, trotz seiner inneren Dämonen zu überleben, weiterzuleben. Das Wunder aber liegt darin, dass Taylor Sheridan all diese Themen auf magische Weise zusammenhält in diesem wunderschönen Film. Leider fehlt mir für mehr und noch mehr Lob und Begeisterung hier die Zeit. Ich würde so gerne. Und wir würden so gern weiter zuhören. Aber dann müssen wir wohl einfach am Donnerstag ins Kino gehen.